Abendtrauer aus Die frühen Grenze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Abendtrauer. Abendtrauer, du klingende Laute, Seele des Dunkels, du Jugendvertraute. Abendtrauer, du tröstendes Leid, sanftes Gespiel meiner Einsamkeit. Abendtrauer, du rauschende Kühle, Abendtrauer, wie ich dich fühle. Dunkle Lippen mit Süße getränkt, haben sich leise den meinen gesenkt. Linde Hände mit zärtlichem Strich rühren mein Antlitz und lassen mich ganz schon in wartender Wollust beben, deiner Wehmut mich hinzugeben. Ende von Abendtrauer.